mein Verein. Servus, liebe Sportsfreunde, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Forza SC, der Podcast. Mein Name ist natürlich wie immer Matthias, und diese Woche habe ich das Derby zwischen unserem SC 1919 Zwiesel und dem TSV Regen zu besprechen. Ja, wir waren natürlich in Regen zu Gast im Bayerwaldstadion. Der TSV Regen im oberen Mittelfeld der Tabelle, unser SC Zwiesel natürlich mit dabei im Aufstiegskampf, sprich auf dem dritten Tabellenplatz, direkt hinter Deckendorf und Steinach. Es war natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Unsere SCler mussten zuerst mal dieses Spiel gewinnen und dann darauf hoffen, dass entweder Deckendorf oder Steinach oder am besten beide Mannschaften keinen Punkt mitnehmen. Und somit war es natürlich sehr, sehr wichtig, hier dieses Spiel zu gewinnen, um diesen ersten Teil, den man selber schaffen kann, zu meistern, um dann eben auf die Fehler der anderen Teams zu hoffen. Aber ich kann euch das Ganze mal in Kurzvariante geben. 6:0. Ja, ihr habt richtig gehört. Leider nicht für unseren SC Zwiesel, sondern für den TSV Regen. Und sich im Derby mit 0:6 geschlagen geben müssen, das ist auf jeden Fall ein hartes Stück. Das hätte es auf jeden Fall nicht gebraucht. Unsere Mannschaft kam eigentlich relativ gut in die Partie, mussten aber in der 25. und in der 30. Minute die ersten beiden Gegentreffer verkraften. Danach konnte man leider kein Tor mehr selbst erzielen, daher in der 63. und in der 70. Minute die nächsten zwei Gegentore, dann stand es schon 4:0 und ab diesem Punkt wusste jeder noch so optimistische SCler, diese Partie ist gelaufen und damit war auch der Aufstieg gelaufen für unsere Mannschaft. Man konnte sich hier nicht durchsetzen gegen Regen in diesem so wichtigen Spiel. Alles in allem kann man nur sagen, eine wirklich sehr, sehr schlechte Leistung unserer Zwiesler. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Man fing relativ gut an, man zeigte auch während des Spiels den ein oder anderen guten Spielzug, aber wenn ich die Tore nicht mache und auf der anderen Seite mit 6:0 nach Hause gehe, dann ist es auf jeden Fall verdient. Keine Frage, die Regner waren an diesem Tag auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Ein 6:0 ist vielleicht ein bisschen zu viel. 3, maximal 4:0 wäre gerechtfertigt gewesen. Aber die letzten Tore, die fielen dann auch einfach und da konnte unsere Mannschaft nichts machen. Da waren sie wahrscheinlich auch von der Moral her nicht mehr auf so einem Top-Level, dass sie das irgendwie noch hätten verhindern können. Und ja, das soll somit alles sein zu diesem Spiel. Eine wirklich, wirklich schlechte Leistung unserer SCler. Leider keine Tore. Auch wirklich, ja, das kann man eigentlich so an sich prinzipiell gar nicht glauben, dass man ein Derby mit 6:0 verliert. Es war leider so. An dieser Stelle nochmal Gratulation nach Regen. Die haben das Derby dieses Mal sehr verdient gewonnen. Nächstes Mal sieht es wahrscheinlich anders aus, würde ich mal behaupten. Aber eben durch diese Niederlage war dann schon klar, dass unser SC Zwiesel nicht aufsteigt. Und sowohl Deckendorf als auch Steinach konnten ihre Partien gewinnen. Und daher hätte man hier selbst mit einem Sieg keine Chance mehr auf einen Aufstiegsplatz gehabt. Aber trotzdem, ein 6:0 sollte zu denken geben. Und man sollte hier auf jeden Fall aus den Fehlern lernen, dass sowas nicht nochmal in der Zukunft passiert. Genau, das war es jetzt hier zu diesem Spiel. Und es wird wahrscheinlich nochmals ein Podcast kommen, eventuell noch diese Woche. Denn wir haben am Freitag eine kleine Abschlussfeier. Dort werde ich anwesend sein. Dort wird dann auch besprochen, was schon passiert ist, was in der Zukunft noch passiert. Welche Spieler kommen, welche Spieler gehen und so weiter und so fort. Und da werde ich auf jeden Fall dann darüber berichten, entweder in Textform oder als Podcast. Aber das erfährt ihr natürlich noch diese Woche dann. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz auf unsere SC Zwiesel Webseite verweisen. Sprich, ihr gebt einfach ein sc1919zwiesel.de, dann kommt ihr zu dieser Webseite, dann geht ihr unter Veranstaltungen, unter dem Reiter Verein, wenn ich richtig lege. Ich kann ja das mal ganz kurz nachgucken. Man geht auf die Webseite, dann geht man unter Verein Veranstaltungen und dort seht ihr dann alle Veranstaltungen des SC Zwiesel und dort werde ich dann auch nochmal, eben aufgrund dessen, dass unser Jubiläum bald ist, diesen Beitrag ein bisschen updaten und das Ganze nochmal neu posten. Aber ihr erfährt das natürlich alles auf unserer Facebook-Seite. Dort werde ich das auf jeden Fall auch teilen Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Und man hört sich auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe von Forza SC, der Podcast. Also bis dann. Mein Verein.